Ja, zum Reden darf ich die Maske abnehmen, hat man mir erlaubt. Und nicht nur das, auch mein Jackett durfte ich ausziehen. Also, ja. Draußen kühlt es ab, aber im Zimmer ist es hier, ist in den Räumen ist es doch noch immer ganz schön warm. Ja, ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen Gottesdienst feiern kann. Nach langer Zeit ist es ja wieder möglich, Präsenzgottesdienste zu feiern. Auch wir in Norderstedt machen das jetzt seit etwa 3 Wochen. Nun hatten wir aus dieser Gemeinde komme ich, aus der FEG Norderstedt. Wir hatten allerdings, ja, ich sag mal, das Glück gehabt, dass wir während der ganzen Corona-Zeit, in der wir keine Präsenzgottesdienste feiern konnten, dass da unser lokaler Fernsehsender, Noah 4 heißt das, in Norderstedt Gottesdienste aus Norderstedt übertragen hat. Das heißt, es war kein Gottesdienst aus irgendeiner Gemeinde, sondern es wurde aus unterschiedlichen Kirchengemeinden, evangelische, katholische, Freikirche, wurden bestimmte Szenen aufgenommen, die dann zusammengeschnitten wurden zu einem Gottesdienst. Und so kam dann eigentlich jeder Pastor mal dran mit der Predigt und jeder Kantor, jedes Gemeindehaus, jede Orgel und auch verschiedene andere Musikgruppen kam dann zum Zuge. Das war eine sehr schöne Sache, aber das ist jetzt vorbei. Jetzt gibt es ja wieder Gottesdienste in den Gemeindehäusern. Und ja, so freue ich mich, dass ich heute wieder mit Ihnen nach längerer Zeit auch Gottesdienst feiern kann. In dieser Zeit, seit Mitte März, als dieses Virus tobte, durch die Gegend marschierte, stellte man sich ja die Frage, und das ist auch an mich herangetragen worden, welche Antworten gibt Gott uns mit dieser Pandemie? Haben die Christen eine Antwort auf diese Geschichte? Oder sogar die Frage, ist Corona eine Strafe Gottes? Man wurde von einem Nachbarn gefragt. Jetzt Corona eine Strafe Gottes? Ich würde ganz gerne mit Ihnen jetzt mal über diese Fragen im Gespräch uns austauschen. Aber das geht leider ja, im Rahmen eines Gottesdienstes nicht. Ja, danke schön. Ja, ja. Aber die Fragen stellen sich schon. Und die Frage ist natürlich auch, wie antworten wir als Christen auf diese Fragen? Welche Antworten geben wir? Ist Gott überhaupt, wie man das heute so schön nennt, systemrelevant? Ich denke, dieser Ausdruck wäre bei Gott nicht angebracht. Gott ist nicht systemrelevant, er ist existenzrelevant. Wir mussten uns ja in der Zeit dieser Pandemie an verschiedene Begriffe gewöhnen. Homeoffice, das ist nicht neu, aber es hat hier in dieser Zeit eine ganz besondere Bedeutung bekommen und wird sie wahrscheinlich auch aufgrund dieser Pandemie ja auch weiterhin haben. Vielleicht rückt das ganz neu ins Blickfeld der Geschäftsleute. Wir mussten uns an den Begriff Shutdown oder, wie man auch sagt, Lockdown gewöhnen, Homeschooling, etwas ganz Neues. All diese Begriffe stehen im Raum und sie werden weiterhin uns beschäftigen. Denn wir wissen ja, dass bestimmte Vorschriften, die wir auch heute einhalten müssen, Mundschutz, Abstand halten, keine direkten Kontakte, kein Händeschütteln und all diese Dinge, dass das weiterhin bestehen wird. Denn solange wir keinen Impfstoff gefunden haben, sagen alle Beteiligten, wird das Risiko bleiben. Also, wir können uns darauf einstellen, dass das noch eine Weile dauert. Ja, zu diesen Fragen. Ist es eine Strafe Gottes, die Pandemie und so weiter? Die Antwort, die wir als Christen als Botschaft in diese Welt geben können, ist etwas anderes. Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Gott ist Liebe. Gott wollte mit den Menschen Gemeinschaft haben. Das hat er von Anfang an deutlich gemacht. Schon im Paradies hat er Menschen geschaffen, um mit ihnen Kontakt zu haben. Menschen, die ihm vertrauen. Er hatte einen großen Stab an Engeln im Himmel, aber das genügte ihm nicht. Er wollte Menschen haben, die ja praktisch auf Augenhöhe mit ihm reden können, denen er begegnen kann, denen er Gutes tun kann. Er hat ihnen eine wunderbare Erde zur Verfügung gestellt, das Paradies auf dieser Erde, den gesamten Kosmos, das Universum. Hat er alles geschaffen, um den Menschen Gutes zu tun, um ihnen Freude zu schenken und mit ihnen Kontakt zu haben. Aber er wollte auch, dass sie Vertrauen haben zu ihm. Und deshalb hat er ihnen einen eigenen Willen gegeben, einen freien Willen. Sie konnten sich entscheiden. Das haben sie damals gemacht. Sie haben sich gegen Gott entschieden, weil sie meinten, Gott würde ihnen etwas vorenthalten. Sie meinten, ohne Gott kämen sie besser klar. Sie wollten selber entscheiden. Und das zog sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Und wir wissen, was dabei rausgekommen ist. Aber Gott hat nicht gesagt, ja, wenn ihr nicht wollt, dann lasst, macht, was ihr wollt. Nein, Gott hat sich immer um seine Menschen gekümmert. Er hat immer Menschen gehabt bis Noah hin, die ihm vertraut haben. Auch Noah war der Einzige letztlich zu seiner Zeit, der auf Gott vertraut hat. Aber mit Noah hat Gott die Weltgeschichte weitergeschrieben. Bis zu Abraham, hat Abraham berufen, hat sich ein Volk geschaffen, mit dem er seine Geschichte geschrieben hat. Wie er die Menschen führen konnte, wie er sich den Menschen geoffenbart hat. Und nicht nur dem Volk Israel. Aber aus diesem Volk Israel kam der Sohn Gottes, kam Jesus Christus als Mensch. Und durch ihn haben wir wieder die Möglichkeit, Frieden mit Gott zu bekommen, wieder diese ursprüngliche Gemeinschaft, die früher im Paradies war, wieder zu erlangen. Jesus Christus kam als unser Retter und als unser Heiland. Er ging dann zwar wieder zurück zu seinem Vater in den Himmel, aber er hat uns einen Heiligen Geist gelassen. Und durch diesen Geist haben wir wieder Gemeinschaft mit Gott und dürfen seine Liebe erfahren. Aber das, was damals im Paradies war, ein freier Wille, den haben wir heute auch noch. Und jeder Mensch ist eigentlich aufgerufen, sich zu entscheiden. Diese Entscheidung muss jeder Mensch treffen. Und das ist die wichtigste Entscheidung eines Menschen in seinem Leben. Glaube ich an Jesus Christus, den Sohn Gottes, dass er gekommen ist, um mir zu helfen, mich zu erlösen aus der Macht der Sünde und wieder hineinzubringen in die Gemeinschaft mit Gott, dem lebendigen Gott. Diese Entscheidung muss heute auch noch jeder Mensch treffen. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch ein gerechter Gott. Ja, auch ein strafender Gott. Das wissen wir aus dem Alten Bund, aus dem Alten Testament. Das blieb nicht aus. Und das Gesetz Gottes, das er damals dem Volk Israel gegeben hat, seinem Volk, dieses Gesetz besteht auch heute noch. Das ist nicht aufgelöst worden. Selbst zur Zeit Jesu, und Jesus hat das ja selbst auch formuliert, er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, aber auch ganzer Mensch, ist der einzige Mensch, der das Gesetz erfüllt hat, der es nicht gebrochen hat oder nicht gesündigt hat. Es gibt keinen anderen Menschen, der das Gesetz erfüllt hat. Wenn das gewesen wäre, hätte Jesus Christus nicht Mensch werden müssen. Hätte er nicht auf diese Erde kommen brauchen. Aber es war nicht mehr möglich. Und das wissen wir heute auch. Wir sind alle schuldig vor Gott. Und bedürfen der Erlösung durch Jesus Christus. Und diesen Menschen, seinen Sohn, aber auch Mensch, der keine Sünde getan hat, keine Schuld, der immer im Einklang mit seinem Vater gehandelt und gelebt hat. Diesen Menschen, Jesus Christus, hat Gott die ganze Härte des Gesetzes erleiden lassen. Die ganze Härte seines Zorns hat dieser Jesus Christus gespürt. Er wurde am Kreuz für unsere Schuld bestraft. Jesus, oder schon im alten Bund, bei Jesaja steht es ja schon geschrieben, die alte Verheißung, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. An meiner Stelle wurde dieser Jesus Christus gekreuzigt. Er wurde bestraft für meine Sünden, damit ich frei bin. Damit ich vor Gott gerecht bin. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die nach wie vor gilt. Das Gesetz ist da, es besteht noch. Und wer das Gesetz bricht, der ist des Todes schuldig, sagt uns die Bibel. Nur in Jesus Christus haben wir die Erlösung, dass wir wieder zurückfinden in den Frieden mit Gott. Verstehen wir das richtig? Nur wenn ich um die Bedeutung von Gottes Gesetz und von seiner Gerechtigkeit weiß, wird mir bewusst, dass ich Jesus Christus brauche. Viele Menschen fragen sich, warum brauche ich einen Erlöser? Mir geht's gut, ich lebe ein gutes Leben, habe noch keinen umgebracht, nichts gestohlen, meine Lügen halten sich in Grenzen. Also ich bin ein guter Mensch, warum brauche ich eine Erlösung? Mir geht's auch sonst gut. Ja, das ist wohl wahr, aber wir erleben es, dass wir auch schuldig werden vor Gott und dass wir dann seine Hilfe brauchen. Wir werden nur gerecht durch Jesus Christus und erleben nur den Frieden Gottes, wenn wir uns Jesus Christus anvertrauen. Und nicht zuletzt natürlich, dass wir in der Ewigkeit eine Wohnung bekommen. Jesus ist gegangen in den Himmel und hat uns verheißen, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe jetzt euch dahin, um euch eine Wohnung zu bereiten. Wir werden einmal durch Jesus Christus in der Ewigkeit eine Wohnung haben bei Gott und in seiner Herrlichkeit weiterleben dürfen. Das ist eine ganz große Sache, die wir als Christen weitergeben dürfen. Und nun zu der Frage, ist Corona eine Strafe Gottes? Da wurde viel drüber geschrieben. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Das kann ich nur dann behaupten, wenn ich Einblick in Gottes Absichten nehmen könnte. Das kann ich aber nicht. Das weiß ich nicht, weil Gott ist viel größer, als meine Vernunft es fassen kann. Was in der Welt geschieht, das kann ich nicht von Gott und von seinem Wirken, von dem, was er tut, lösen. So als gäbe es diese Ereignisse, mit denen er, also als gäbe es Ereignisse, mit denen er nichts zu tun hat. Es gibt im Alten Testament bei Amos einen Vers, der wirkt schockierend. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich ihn sagen soll, aber vielleicht kennen Sie ihn ja auch. Da heißt es, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht getan. Grausam. Können wir uns das vorstellen? Gott ist Liebe. Das wird uns ja immer wieder gesagt. Wie kann Gott das zulassen? Kann ein Unglück auch, das in der Stadt geschieht, das nicht von Gott kommt. Gott ist anders. Gott ist größer, als wir es mit unserer Schulweisheit verstehen können, mit unserem Verstand. Er ist größer, er ist da höher als wir. Wir können ihn nicht immer verstehen. Wir können, ja, Sein Handeln in dieser Welt ist nicht eindeutig zu entschlüsseln. Wir versuchen es zu erklären, zu deuten oder zu vermuten, zu ahnen. Aber wir kriegen es nicht hin, nicht immer. Nur Gottes Handeln in Jesus Christus, das ist eindeutig. Das können wir verstehen. Aber Gottes Handeln in dieser Welt ist es nicht. Jesus Christus selbst hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir können in Jesus Christus das Entscheidende von Gott erkennen. Er ist der Schöpfer. Er ist der liebende Gott, unser Vater im Himmel. Aber er ist eben auch ein gerechter Gott. Es gibt ja Menschen, die ein Gottesbild entwickelt haben. Es gibt viele Gottesbilder. Und mir fällt ein, das Gottesbild eines Wolfgang Borchardt. Vielleicht kennt jemand von euch noch Wolfgang Borchardt, der nach dem Krieg dieses Schauspiel, dieses Theaterstück geschrieben hat, draußen vor der Tür. Und in diesem Stück, wie gesagt, das ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. In diesem Stück, da stellt er Gott dar als einen alten Mann, der in Hamburg an den Landungsbrücken hin und her rennt, angesichts dieser Not der Menschen, der vielen Toten, der zerstörten Städte und all dieses Unglücks, rennt er hin und her und sagt, meine armen, armen Kinder, ich kann das ja nicht ändern. Das ist das Gottesbild eines Wolfgang Borchardt. Gott ist anders. Gott ist viel größer, als wir ihn uns vorstellen können. Gott hält die Fäden in der Hand. Er regiert. Das dürfen wir nie vergessen. Auch in Corona-Zeiten. Wir wissen nicht, warum Corona auf uns zukommt. Es gibt viele Erklärungen und auch Auslegungen. Und ich bin auch der Meinung, es gibt einen Grund auch. Aber ob das der einzige oder letztgültige Grund ist, das weiß ich nicht. In Johannes 3, 16, Sie kennen diesen Vers und die zwei folgenden Verse, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dann heißt es weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. Jesus Christus kam nicht als Richter in diese Welt. Er hat keinen Menschen verurteilt. Sondern er kam in diese Welt, dass sie durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das heißt doch nichts anderes, als dass Jesus Christus richtet nicht. Aber die Menschen sprechen sich selbst das Urteil, wenn sie das Heil in Jesus Christus, dieses Angebot, das Gott uns macht, nicht annehmen. Dann sagen sie selber, nein, ich will das nicht. Und dann haben sie die Strafe zu tragen. Und die Strafe, das Gesetz zu verletzen, zu übertreten, ist der Tod. Und Tod bedeutet in der Bibel immer Trennung von Gott. Wir sind getrennt von Gott. Jetzt in diesem Leben. Aber solange wir auf dieser Erde leben, besteht immer die Möglichkeit einer anderen Entscheidung. Gott gibt keinen Menschen auf. Er versucht jeden durch das Gnadenangebot in Jesus Christus wieder zurückzuführen. Aber nach dem Tode ist die Entscheidung nicht mehr möglich. Und wer dann ohne Gott lebt, das ist die Hölle. Ohne Gott zu leben, wenn die Menschen nur unter sich sind. Gott ist größer als unser Verstand. Und sein Handeln in der Welt ist für uns nicht eindeutig zu entschlüsseln. Das müssen wir festhalten. Es heißt schon im zweiten Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Das gilt für das, was damals bei den anderen Völkern ja üblich war, mit irgendwelchen Figuren ein Götterbild sich darzustellen. Und das hat auch das Volk Israel gemacht, das goldene Kalb, als Mose auf dem Berg war und die 10 Gebote empfangen hat. Da haben sie sich ein solches Bild geschaffen. Das gilt aber natürlich auch für unsere Vorstellungen. Welche Vorstellungen haben wir von Gott? Auch das ist eigentlich nicht bis ins Letzte erlaubt. Wir haben Jesus Christus. Und wer Jesus Christus sieht, der sieht den Vater. Und so können wir durch Jesus Christus auch Gott erkennen. Aber das letzte Handeln und das letzte Erkennen Gottes ist uns verwehrt auf dieser Erde. Jesus Christus hat immer wieder versucht, uns mit Beispielen, mit Gleichnissen, mit Worten, die wir verstehen können, das Reich Gottes zu erklären. Und das können wir auch so annehmen von ihm und wissen, wie es sich verhält. Aber ein letztes Verstehen Gottes bleibt uns letztlich verwehrt. Aber es heißt schon, auch im Alten Testament bei Jesaja, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und unsere Wege sind nicht seine Wege. Das haben wir alle schon erfahren, dass Gott uns andere Wege geführt hat, als wir es eigentlich uns wünschen und wollten und um die wir ihn gebeten haben. Aber dann darf ich sagen, ich vertraue dir. Dein Wille, Herr, ist gut. Wie finden wir zu diesem Vertrauen? Nun, der Zugang zu Gott bleibt uns offen. Wir dürfen mit Gott reden. Das ist etwas Großartiges. Auch dann, wenn mich Gottes Handeln in dieser Welt erschreckt und ich nicht verstehe, was das bedeutet, dann darf ich mit ihm darüber reden. Und dann sage ich, Herr, erbarme dich, ich verstehe es gerade nicht, aber ich weiß, du meinst es gut mit mir. Ich muss es nicht klug deuten, das hilft auch nichts. Und wir haben das alle schon erlebt. Das gilt für die Weltgeschichte, das gilt auch für diese Pandemie, das gilt aber auch für ganz persönliche Schicksalsschläge. Wir dürfen mit Gott darüber reden. Und dürfen aber uns seinem Willen anvertrauen. Denn wir wissen, sein Wille ist gut. Gott ist Liebe. Er meint es gut mit uns. Und wenn er uns eben solche Wege führt, die uns nicht gefallen, dann darf ich trotzdem vertrauen. Das kann ich nicht von mir aus. Da schenkt mir Gott diese Kraft und diese Freude und dieses Vertrauen. Er meint es gut. Es ist gut für mich. Auch wenn ich es auf dieser Erde vielleicht nie wieder nicht verstehen kann. Wir dürfen mit Gott reden, aber Gott redet auch zu uns. Und zwar ganz persönlich, aber auch zu einem ganzen Volk, sage ich mal, zur Menschheit. Gott hat geredet zu unserem deutschen Volk. Denken wir, wie es uns nach dem Krieg geht, das Wirtschaftswunder. Wie schnell es uns wieder gut ging, wie schnell wir uns erholt haben, das Wirtschaftswunder kam auf uns zu. Aber auch die Wiedervereinigung. 1990. Auch das ist ein Wunder Gottes. Auch hier hat Gott geredet zu unserem Volk. Hört auf mich, ich helfe euch. Aber wie schnell sind die Menschen wieder zur Tagesordnung übergegangen? Ja, und nun Corona? Ich bin der Meinung, Gott redet auch durch Corona zu uns. Er möchte einfach deutlich machen, dass wir Menschen nicht alles im Griff haben. Oder dass wir uns nach allen Eventualitäten hin versichern können. Das tun wir schon genug. Es gibt viele Möglichkeiten, unser Leben etwas sicherer zu gestalten. Das ist auch in Ordnung. Aber letztlich, dass unser Leben gelingt, dass alles gut wird, dass uns nichts passiert, das haben wir nicht im Griff. Das liegt in Gottes Hand. Wir sind auf Gott angewiesen, auf den Schöpfer. Ich meine, Gott will uns das auch mit dieser Corona-Geschichte deutlich machen. Er wirbt um seine Menschen. Er gibt es nicht auf, so wie er es beim Volk Israel gemacht hat. Hat damals durch die Propheten geredet. Heute redet er durch Jesus zu uns. So heißt es ja auch, ich glaube im Hebräerbrief, zuletzt hat Gott geredet durch den Sohn, durch Jesus Christus. Und sein Wort, das haben wir heute auch im Neuen Testament, in der Bibel, in den Briefen. Gott redet zu uns durch sein Wort, aber er redet auch durch bestimmte Ereignisse in unserem Leben ganz persönlich. Und auch, denke ich, durch diese Corona-Geschichte. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch durch Ereignisse wie die Pandemie. Und ich wünsche mir, dass das von vielen Menschen so auch gesehen, erlebt und erkannt wird. Und das nicht nur in Deutschland, Pandemie ist weltweit. Amen.